Die Möwe beschrieb einen weiten Bogen über ihr Revier. Auf der Suche nach Futter fixierte sie die Wasseroberfläche. Da entdeckte sie in der Ferne ein längliches Ding mit einem gelben Fleck. Es war ein kleines, schmales Boot. Darin saß ein Mensch in Ölzeug, der verzweifelt ruderte. Als ein Motorboot darauf zuschoss, ließ sich die Möwe weit in den Himmel tragen. Sie sah nicht, wie der Mensch seine Anstrengungen verdoppelte, hörte nur den peitschenden Knall. Ein paar Sekunden später versuchte der Mann am Steuer des Motorbootes, den leblos im Wasser treibenden Körper über die Reling zu ziehen. Aber es gelang ihm nicht. Der Seegang war zu stark. Gleichgültig sah die Möwe hinunter. Dann flog sie davon. Innere Sicherheit. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Christa Bernuth. Erster Teil. Die Brandung spielte mit der Leiche, schob und zog sie achtlos herum wie ein Stück Holz. Die Tote war offensichtlich schon mehrere Tage im Wasser. Die Kleider hingen in Fetzen an ihrem aufgeblähten Leib. Aber das ist... Der junge Volkspolizist Mirko hatte noch nie eine Wasserleiche gesehen, obwohl er sein ganzes Leben auf der Ostseeinsel verbracht hatte. Nun aber musste er handeln. Womöglich beobachteten die NVA-Soldaten in den beiden Wachtürmen, ob er seinen staatsbürgerlichen Pflichten nachkam. Nach endlosen Sekunden gelang es ihm, die Tote aus dem Wasser zu ziehen. Er drehte ihren Kopf zur Seite und sah, dass sie keine Augen mehr hatte. Genau das Richtige für so einen Tag. Was? Der Kaffee? Und das, was drin ist, Junge. Ich möchte dir ein Gleichnis erzählen. Bist du sicher, dass ich es nicht schon kenne? Wir leben in einem Jahrhundert, in dem alle wichtigen Dinge schon gesagt sind. Wiederholungen sind unvermeidlich. Na, wenn das so ist? Martin Beck fühlte sich neuerdings, als sei er in einer Zeitschleife gefangen. Es sollte bessere Möglichkeiten geben, seine Freizeit zu verbringen, als mit einem ehemaligen Oberst, der gerne vergaß, dass er nie General gewesen ist und der langsam wunderlich wurde. Also, ein Blinder muss einen Fluss jenseits eines Waldes erreichen. Er tastet sich hindurch und prägt sich den Weg ein, stellt aber im Laufe der Jahre fest, dass es viele Wege zum Fluss gibt. Irgendwann hat er sie in seinem Kopf gespeichert wie ein Netz. Soweit klar? Mhm. In diesen Zustand müssen wir uns versetzen, um zu erkennen, dass wir nichts wissen über die Wirklichkeit. Wir haben uns Konstrukte erschaffen wie das Netz des Blinden. Unsere Sinneseindrücke ergeben ein Bild von der Welt, aber die sind Teil unserer subjektiven Realität und nicht der objektiven Wirklichkeit. Ja, ich habe das Buch gelesen. Das freut mich, Junge. Aber natürlich gehst du jetzt zu weit. Die Partei repräsentiert die objektive Wirklichkeit. Was sie sagt, gilt. Martin hätte gerne etwas Witziges und gleichzeitig Gesellschaftskonformes geantwortet. Ihm fiel nichts ein. In solchen nicht ganz linientreuen Diskursen, wie es der General ausdrückte, lag das Geheimnis ihrer Freundschaft. Wenn es eine ist. Tut mir leid, Gerd, ich muss dich jetzt vor die Tür setzen. Hast du dir so gedacht? Wer ist die Tote? Haben Sie die Frau erkannt? Ich wollte... Mirko, halt den Mund. Die Polizei ist hierzulande eine militärische Einheit, gehört zu uns sozusagen. Aber du bist nicht mehr beim Militär. Du bist pensioniert. Einmal im Dienst, immer im Dienst. Trotz seiner Größe wirkte der General plötzlich gebrechlich. Er deutete einen Salut an und stieg schwerfällig die Treppe hinunter. Hast du was zu trinken für mich? Wir haben jetzt keine Zeit für Schnaps. Sag mir einfach, wo die Frau liegt. Martin, die hat keine Augen mehr. Sowas passiert. Leute ertrinken und werden angeschwemmt. Aber doch nicht jetzt. Nicht im November. 2013. Bitte lass es kein 2013 sein. Das kleine Seebad der Werktätigen mit seinen abblätternden Jugendstilfassaden das um die Jahrhundertwende vornehmes Urlaubsdomizil der Reichen und Schönen gewesen war, war im Winter wie ausgestorben. Der Wind riss an den Spruchbändern, die noch von der 33-Jahr-Feier des Arbeiter- und Bauernstaates über den Straßen hingen. Sie ist seit 2, eher 3 Tagen im Wasser. Und sie hat eine Schusswunde. Die Pathologin von der Mordkommission kniete vor der Toten, während ihr ein Kollege mit einer Taschenlampe leuchtete. Im Hinterkopf. Keine Selbsttötung. Tja, ich schätze, da hätten wir doch eindeutig einen Fall für Paragraph 213, meine Herren. Staatsanwalt Grau wandte sich an die beiden Abschnittsbevollmächtigten, Martin Beck und Lars Jansson. Jansson stand wegen wiederholter Ausfälligkeiten gegenüber Vorgesetzten kurz vor der Entlassung. Gar nicht so lange her, dass Sie beide Ihren letzten 213 hatten, was? Den letzten von Lars. Sei ruhig. Wir sind doch erst am Anfang der Ermittlungen. Die Kreuzbrigade Küste hat noch keine Meldung erstattet und von den Wachtürmen aus ist mit Sicherheit nicht geschossen worden. Beck und Jansson hatten in den letzten 3 Jahren einen Fall von Republikflucht in ihrem Abschnitt gehabt. Ein monatelanges Disziplinarverfahren war die Folge gewesen, bis offiziell festgestellt wurde, was inoffiziell alle wussten, dass nämlich 2 Männer nicht lückenlos 3000 Menschen überwachen konnten. Seitdem war Lars schwierig geworden und Martin hatte eine Menge zu tun, um das aufzufangen. Glaube kaum, dass es diesmal so glimpflich für Sie beide verlaufen wird wie beim letzten Mal. Herzliches Beileid an deine Frau. Lars. Oder mag sie Wanzen im Bett? Ein kalter, grauer Morgen. Ein Büro wie Hunderttausende in der Republik. 2 Schreibtische, einer davon leer. An der Wand ein Plakat, auf dem stand, dass wahrer Friede bewaffnet sein müsse. Morgen. Gerd, was machst denn du hier? Willst du was melden? Wo ist denn der Kollege Jansson? Kaltgestellt. Für den Rest seines Lebens. Warum willst du das wissen? Ein Vöglein hat mir etwas gezwitschert. Der General war oft erstaunlich gut informiert. Sicherheitshalber gab Martin nie zu viel von seinen Gedanken und Gefühlen preis. Wenn ich mir vorstelle, von ihm überwacht zu werden. Ich habe sie gekannt. Wen? Die Tote am Meer. Woher weißt du davon? Sei nicht dumm. Dann drück die Klara aus. Sie heißt Johanna Schön. Sie wissen es bestimmt schon. So gut. Woher kennst du sie? LPG Bertolt Brecht. Wo deine Frau gearbeitet hat? Als Köchin. Woher weißt du ihren Namen? Hat diese Johanna Schön auch als Köchin gearbeitet? Ja. Als ob er eine Mission erfüllt hätte, salutierte der General und verließ das Büro. ABV Beck? Grau. Eigentlich hätte Stutt, der Leiter des Volkspolizeikreisamtes, anrufen müssen. Es war typisch für den Staatsanwalt, den Dienstweg zu verkürzen. Wie geht es, Genosse Jansson? Hat er sich wieder beruhigt? Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Er ist bis auf Weiteres beurlaubt. In den nächsten Tagen kommt eine Vertretung. Bis dahin schaffen Sie es alleine. Sie sind ja ein fixer Junge, zu höheren Berufen. Schade eigentlich. Zu höheren Berufen. Aber weiter werden Sie es nie bringen. Bedanken Sie sich bei Ihrer Mutter, nicht bei uns. Beck, sind Sie noch am Apparat? Mhm. Ich habe Neuigkeiten. Die Leiche ist Ihre Baustelle. Die Frau stammt aus Zirko. Vielleicht können Sie ja wenigstens mit Ihrem Namen etwas anfangen. Johanna Schön. Johanna Schön? Das muss die Köchin aus der LPG Bertolt Brecht sein. Nette Frau. Wie sieht es denn mit der Kreuzbrigade Küste aus? Warum haben Sie die Frau gestern Nacht nicht erkannt? Nach wie vor keine Meldung, wer geschossen hat? Ich habe Sie etwas gefragt. Wasserleiche ohne Augen und es war dunkel. Dann wissen Sie auch, dass Johanna Schön verheiratet war. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Hier liegt keine Vermisstenanzeige Ihres Mannes vor. Sie wissen ja wohl, was das heißt. Solange die Kreuzbrigade Küste keine Meldung erstattet... Vernehmen Sie den Ehemann und die Kollegen und natürlich den Rest. Der Rest, das waren die VP-Helfer, die inoffiziellen Berichterstatter in den Betrieben. Für Martin waren sie wichtige Mitarbeiter, treue Diener des Sozialismus. Nur Zyniker wie Grau sahen das anders. Hat der Ehemann die Tote identifiziert? Nein. Wer dann? Das muss ihn nicht interessieren. Ein Vorhang aus Regen. Zirko lag nur wenige Kilometer von Binz entfernt. Aber der Scheibenwischer funktionierte nicht richtig. Warten Sie auf meinen Bericht. Martin ging das Telefonat mit der Pathologin nicht aus dem Kopf. Sicher wäre sie durch die Kugel gestorben, aber vorher ist sie ertrunken. Darauf weist das Wasser in ihrer Lunge hin. Und welches Kaliber hatte die Kugel? Warten Sie auf meinen Bericht. Ach bitte, ich spreche gleich mit dem Ehemann. Ich könnte den ersten Angriff ganz anders führen, wenn ich wüsste, ob ein 2.13 vorliegt. Das Kaliber entspricht weder NVA noch Kreuzbrigade Küste. Was dann? Ich kann nicht mehr darüber sagen. Bitte, welches Kaliber ist es dann? Keines, das zu einer offiziellen Waffe passt. Reimen Sie sich den Rest selbst zusammen. Welcher Rest? Tut mir leid, dass ich ihn nicht gleich aufgemacht habe. Ich dachte, Hannah, meine Frau, wäre das. Die Klingel ist wieder mal kaputt. Ein kleines, liebevoll eingerichtetes Haus. Paul Schön kam ihm in Hausschuhen und Bademantel entgegen. Er hatte sich krank gemeldet und sah aus wie jemand, der ins Bett gehörte. Als Martin ihm mitteilte, was geschehen war, sagte er nur: Ich will Sie sehen. Es tut mir leid. Vorher sag ich kein Wort. Wie geht es Ihnen? Hervorragend. Ich meine... Hören Sie auf mit Ihren Tricks. Ich besuche meine tote Frau. Die Überreste, die Sie von ihr gefunden haben. Sie hoffen, dass ich zusammenbreche und rede. Heißt das, andernfalls würden Sie nicht sagen, was Sie wissen? Sind Sie verheiratet? Nein. Geschieden? Auch nicht. Warum nicht? Martin war diese Frage gewöhnt. In seinem Alter war fast jeder verheiratet. Schon wegen der größeren Wohnungen, die Ehepaare zugeteilt bekamen. Nicht die richtige gefunden, nehme ich an. Ohne Frau verkommt man. Als sie im Volkspolizeikreisamt Bergen eintrafen, hieß es, dass die Leiche bereits zur Mordkommission nach Rostock abtransportiert worden war und auch für die nächsten Angehörigen gesperrt sei. So schnell? Staatsanwalt Grau war nicht zu sprechen. Und in dem Bericht der Pathologin stand, dass keine Kugel gefunden worden sei. Glatter Durchschuss. Eintrittswunde im Hinterkopf, Austrittswunde im Bereich des Haaransatzes. Ich möchte Sie nicht verhaften, Herr Schön. Wenn es ein 2.13 ist, muss ich es. Es war die Pflicht eines jeden Bürgers, schon den Verdacht auf Republikflucht zu melden. Auch und gerade, wenn es sich um die eigene Frau handelte. Sie haben eine Tochter, für die Sie da sein müssen. Und außerdem sind Sie ein wichtiger Zeuge für uns. Und dann kam langsam und zäh doch eine Aussage zusammen. Paul Schön, geschieden, eine Tochter aus erster Ehe, seit 3 Jahren mit Johanna Schön verheiratet. Hatte seine Frau angeblich zuletzt vor 4 Tagen gesehen. Sie hatte vorgehabt, ihre krebskranke Freundin Vera in Stralsund zu besuchen. Für 2 oder auch 3 Nächte? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Sie hat sowas öfter gemacht. Also haben Sie sie Freitagabend zum ersten Mal vermisst? Ja. Und? Was haben Sie unternommen? Nichts. Man kann Vera nicht anrufen, die hat kein Telefon. Und unseres funktioniert nicht. Sie haben ein Telefon? Das ist ja nicht verboten, oder? Es gab nicht viele normale Bürger in der Republik, die ein Telefon hatten. Man war Angehöriger von Polizei, Militär oder dem Ministerium für Staatssicherheit. Oder hatte die richtigen Kontakte. Und weiter? Martin wurde langsam ungeduldig. Wenn es doch ein 2.13 war, würde ein Riesenärger auf ihn zukommen. Wegen eines einzigen Menschen, der es bei ihnen nicht mehr ausgehalten hatte. Lars würde sagen, warum lässt man ihn da nicht einfach gehen? Als Hannah am Samstag immer noch nicht da war, bin ich nach Stralsund gefahren. Und da habe ich erfahren, dass Vera bereits seit 4 Wochen im Krankenhaus lag. Ihre Frau hat sie angelogen. Warum sind Sie nicht zu uns gekommen? Können Sie das nicht verstehen? Ich habe gehofft, dass das alles ein Irrtum ist, dass zwischen uns alles in Ordnung ist. Ich wollte noch einen Tag geben. Wir haben die Reste eines Bootes gefunden. Sie wissen ja, worauf das hindeutet. Ich weiß gar nicht. Versuchte Republikflucht. Nein. Herr Schön. Hannah wollte nirgendwo anders leben als hier. Nirgendwo. Wir haben kein Boot. Und Hannah wollte auch nicht abhauen. Sie wollte hier leben, mehr als so manche andere, das schwöre ich Ihnen. Was meinen Sie damit? Warum sollte das so sein? Herr Schön? Paul? Ausgerechnet jetzt tauchte die Nachbarin auf, um nach dem Kranken zu sehen. Als sie hörte, was geschehen war, brach sie in Tränen aus. Es war zwecklos, länger zu bleiben. Aber Martin würde wiederkommen. Er verheimlicht etwas. ganzen Herzen dabei. Einer von Martins VP-Helfern hatte Johanna schön gut gekannt. Er beschrieb sie wie eine Heilige. Weißt du, was ihr Lieblingsspruch war? Wir finden einen Weg. Immer wenn es Probleme gab, wir finden einen Weg. Dabei hat sie sich von offiziellen Funktionen ferngehalten. Dafür war sie zu bescheiden. Ich kann nicht fassen, dass sie tot ist. Ich weiß nicht, wie ich es den Genossen sagen soll. Du sollst es ihnen nicht sagen. Es kommt eine offizielle Mitteilung und dann erfahrt ihr alles Wichtige. In Ordnung. Grau blieb weiterhin verschollen. Und auch der Leiter des Volkspolizeikreisamtes war nicht zu sprechen. Martin harrte bis Mitternacht in seinem Büro aus. Aber es kamen keine neuen Anweisungen. Das hat es noch nie gegeben. Ach, Mist. In der Küche seiner winzigen Einraumwohnung sah es schrecklich aus. Ohne Frau verkommt man. Natürlich hatte er Freundinnen gehabt und auch Bettgeschichten. Aber seit seiner Ausbildung in dem kleinen Ort Aschersleben hatte es keine Frau mehr gegeben, in deren Gegenwart er sich wirklich lebendig fühlte. Die Zeit heilt keine Wunden. Sein Vater war früh gestorben und seine Mutter war von einer Reise in den Westen nicht zurückgekommen. Immer noch rief sie bei ihm an, obwohl er jedes Mal falsch verbunden sagte und auflegte. Und jedes Mal ärgerte er sich über ihre Taktlosigkeit. Sie muss doch wissen, dass Leute wie ich abgehört werden. Ja? ABV Beck? Sie haben ihn abgeholt. Wen? Mit wem spreche ich? Paul. Paul Schön. Ich bin seine Nachbarin. Ich konnte nicht schlafen und da habe ich sie herauskommen sehen. Zwei Männer. Sie führten ihn zu einem Auto und fuhren weg. Ich verstehe. Was passiert denn jetzt mit ihm und mit dem Kind? Nichts, was nicht richtig und in Ordnung ist. Verlassen Sie sich darauf. Auch am nächsten Morgen gingen Himmel und Erde grau ineinander über. Wie üblich hielt Martin Beck vor der kleinen Bäckerei an der Ecke. Und wie üblich verstummten die Gespräche, als er sich in die Schlange stellte. Noch immer hatte er keinen Anruf von seinen Vorgesetzten erhalten. Offiziell wusste er nichts von den Ereignissen der Nacht. Also ließ er sich vom Pass- und Meldewesen die Akten von Paul und Johanna Schön raussuchen. Moment, Johanna Schön, geborene Delbrück, ja, am 6.11.1949 in Aschersleben. Aschersleben? Sicher, ja? Saubere Lebensläufe. Keine Westverwandtschaft. Keine Einträge wegen politischer Unzuverlässigkeit. Gegen Mittag beschloss er nicht länger zu warten. Schön, Sie zu sehen, Genosse Beck. Worum geht's? Wie immer gab sich Stutt, der Leiter des Volkspolizeikreisamtes, betont gelassen. Eine Maske, die nicht lange hielt, wenn man genug Geduld hatte und einfach nur schwieg. Tja, ja, bitte? Diese Johanna Schön, ja? Wir sind, der Fall ist abgegeben. Ach. Ja, Sie können sämtliche Ermittlungen einstellen. Warum? Das muss Sie nicht interessieren. Die Staatssicherheit übernimmt. Kennt man den Täter? Wie gesagt, wir haben nichts mehr damit zu tun. Wo ist Paul Schön jetzt? Woher soll ich das wissen? Zu Hause, nehme ich an. Zu Hause? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Genosse Beck. Und es interessiert mich auch nicht. Wenden Sie sich Ihren üblichen Aufgaben zu. Verstehe. Gut. Morgen kommt jemand, der Jansons Position übernehmen wird. Ein fähiger junger Mann. Was passiert jetzt mit Janson? Der Genosse hat sich sein eigenes Grab geschaufelt. Belassen wir es dabei. Was passiert mit ihm? Sie haben sich gut mit ihm verstanden, was? Wir haben uns bemüht. Wir haben ihm wieder und wieder eine Chance gegeben. ABV Janson ist ein guter Polizist. Die Bürger haben ihn gemocht. Sie haben ihm vertraut. Sicher mehr als mir. Lars war nie ein hundertprozentiger gewesen. Er hatte sich immer einen Rest an Wut bewahrt. Wut über Verhältnisse, die man nicht einmal ansprechen durfte. Kein System ist perfekt, hatte er einmal gesagt. Aber man muss darüber reden können. Wir sind nicht dazu da, den Bürgern nach dem Maul zu reden. Wir nehmen hier einen Erziehungsauftrag wahr. Die Bürger brauchen eine moralische Instanz. Unsere Gesellschaft ist noch jung. Wer, wenn nicht wir, soll ihnen den Weg weisen? Wer, wenn nicht wir, soll sie schikanieren? Sonst noch etwas? Bitte? Was haben Sie eigentlich im Moment zu tun? Ein Reiseantrag in die BRD. Wer? Ein Mann um die 30. Den Namen habe ich gerade nicht parat. Kennen Sie jemanden in seiner Brigade? Janson hat da jemanden sitzen. Ich müsste kurz bei ihm vorbeischauen. Aha, Sie wollen sich verabschieden. Dagegen kann niemand etwas haben. Möwen kreisten über Martin. Sie schossen dicht an seinem Kopf vorbei, stießen empörte Schreie aus, als gehörte er nicht hierher. In gewisser Weise stimmte das auch. Er hatte zwar seine Kindheit und Jugend auf dieser Insel verbracht, aber inzwischen war er eigentlich ein Fremder. Weißt du schon, was du tun wirst, Lars? Hier bleiben jedenfalls nicht. Sie werden mich irgendwo hinversetzen. Du hast es versaut. Sei ehrlich. Lass uns ein paar Schritte gehen. Es hatte aufgehört zu regnen. Die Sonne schien seit Tagen zum ersten Mal. Ein Trabant stand vor dem Haus. Sie würdigten ihn keines Blickes. Sie haben Ihren Mann abgeholt. Welchen Mann? Paul Schön, den Mann der Ermordeten, ihn und seine Tochter. Sie werden Ihre Gründe gehabt haben. Sie haben mich von dem Fall abgezogen. Lass es einfach auf sich beruhen. Ist das dein Ernst? Warum nicht? Das sagst du? Sie werden dich fertig machen, wenn du dich nicht vorsiehst. Du warst immer viel klüger als ich. Du meinst wohl feiger. Ich bin immer mit der Brechstange losgegangen. Du siehst ja, wo ich jetzt bin. Aber du lässt dich nicht provozieren, gehst Umwege und kommst doch weiter. Mach nicht denselben Fehler wie ich, Martin. Geh auf deine Weise vor. Meine Weise? Versprich es mir. Ein Bier bitte. Und einen klaren. Wie geht's der Toten? Nicht besonders. Hinterlässt Ehemann und Töchterlein, beliebt bei Freunden und Kollegen. Dass so jemand Republikflucht begeht, will einem gar nicht in den Kopf. Du weißt, dass ich darüber nicht reden kann. An einem stürmischen Novembertag. Einem alten Mann wie mir käme das wie kompletter Wahnsinn vor. Ich bin nicht mehr mit dem Fall befasst. Oh, herzlichen Glückwunsch. Dann können wir ruhig ein wenig vor uns hinspekulieren. Nein, er wünscht, wird alles auf sich beruhen zu lassen. Was du natürlich tust. Ja, selbstverständlich. Guter Genosse. Aber einem alten Mann kann man das Spekulieren nicht verbieten. Meine Frau, die sich sonst lieber die Zunge abbeißt, als etwas Gutes über jemanden zu sagen, sagt, die Hanna macht sowas nicht. Die Hanna hat sich immer eingesetzt. Aber wenn sie nicht flüchten wollte, was dann? Vielleicht hatte sie Angst. Ich würde sagen, daran gibt es keinen Zweifel. Wir werden es nie erfahren. Das liegt an dir. Oh, Gerd. Was willst du eigentlich von mir? Ich will, dass du deine Arbeit machst. Ich mache meine Arbeit. So gut ich kann. Die Tote interessiert dich nicht mehr. Hör mal. Ist ja auch gut. Manche Sachen erfährt man besser nie. Sie könnten einem die Nachtruhe stehlen. Lass uns aufbrechen. Das ist sinnlos. Mich würde interessieren, was sie hier eigentlich getan hat. Wir wissen, was sie getan hat, Gerd. Kochen in der LPG Bertolt Brecht. Willst du nicht aussteigen? Du bist zu Hause. Trinken ist Eskapismus. Was? Man möchte weg, aber der Mut hat einen verlassen. Also wählt man diesen Weg. Komm, steig aus. Morgen ist alles wieder gut. Morgen singe ich im Engelschor. Aber du... Du kannst die Geschichte bewegen, Martin. Das Kollektiv bewegt Dinge, nicht das Individuum. Unsinn, das Kollektiv ist eine träge Masse, die nur den Status quo erhält. Komm, steig aus. Zu Hause schenkte sich Martin einen Cognac ein. Geschenk des Generals. Ja, er schmeckte besser als alles, was in hiesigen Kaufhallen angeboten wurde. Aber wie viel ist das wert? Warum war der General nur so hartnäckig? Was für ein Interesse hatte er an dem Fall? Am nächsten Morgen hörte Martin schon vom Flur aus sein Telefon klingeln. ABV Beck? Danach war nichts mehr wie vorher. Paul Schön hing an dem untersten Ast einer Eiche. Er hing, die Beine 40 oder 50 Zentimeter über dem Boden, an einem erstaunlich fachmännischen Knoten. Ein bedauerlicher, aber in Anbetracht der tragischen Umstände durchaus nachvollziehbarer Selbstmord. Sie sagen es, Genosse Staatsanwalt. Sie können die Leiche jetzt runternehmen. Warten Sie, ich mache das. Schnell prüfte Martin die Partie unterhalb der Augen auf jene charakteristischen roten Pünktchen, die bei Erhängen der plötzliche Blutstau auslöste. Es gab nicht eins. Was ist mit seiner kleinen Tochter? Machen Sie sich keine Sorgen. Wer wird sich um sie kümmern? Die Gesellschaft. Natürlich. Und, wie gedenkt sie das zu tun? Das Kind hat innerhalb weniger Tage beide Eltern verloren. Es gehört zu meinem Abschnitt. Ich fühle mich verantwortlich. Das ehrt sie, Genosse Beck. Aber dieser Fall ist nicht mehr ihr Verantwortungsbereich. Und Paul Schön? Wird es weitere Ermittlungen geben? Das werden wir später entscheiden. Normalerweise wird bei einem Todesfall immer ermittelt. Gerade bei Selbstmord. Genosse ABV, das ist nicht mehr Ihr Fall. Haben wir uns verstanden? Noch am selben Nachmittag tauchte der neue Kollege auf. Alfred Rohleder. Wie Rosleder, nur zusammengeschrieben. Den Rest der Woche verbrachte Martin damit, an einige Dinge nicht zu denken. Du bist mal zur See gefahren, das war immer mein Traum. Dann kam das Wochenende. Martin war noch im Dunkeln aufgebrochen, hatte sein Auto auf einem abgelegenen Grundstück geparkt. Als er nun in das leerstehende Haus der Familie Schön einbrach, war ihm bewusst, dass er unwiderruflich eine Grenze übertreten hatte. Dabei weiß ich nicht einmal, wonach ich suche. Und ob es nicht längst die anderen gefunden haben. Neben dem Kinderzimmer gab es ein kleines Arbeitszimmer. In der Schublade des Schreibtisches fand Martin Briefe von Vera Lang, Hannas krebskranker Freundin. Habe dein Päckchen transportiert. Hinter dem Regal mit den Akten steckte ein zerrissenes Stück Papier. Darauf ein paar schwer leserliche Worte. Mein altes Leben. Die Angst vor den Fahndungsplakaten. Fahndungsplakate? Noch am selben Tag fuhr Martin zu Vera Lang nach Stralsund. Eine junge Ärztin zeigte ihm den Weg durch die Krankenhausflure. In einem anderen Leben hätte er vielleicht versucht, sie näher kennenzulernen. Verzeihen Sie. Hanna war der wundervollste Mensch, den ich kannte. Es tut mir sehr leid. Sie hat mir nie von einem Freund namens Martin Beck erzählt. ABV Martin Beck. Ich war mit diesem Fall befasst. Sie waren mit diesem Fall befasst? Ja. Die Angelegenheit wurde Ihnen entzogen? Ja. Ich verstehe. Woher kennen Sie Hannah? Dieselbe Brigade. Ich war auch Köchin. Wissen Sie, woher sie kommt? Sie ist in Aschersleben geboren. Ihre Eltern sind tot. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ja, so stand es in Ihrem Lebenslauf. Wollen Sie damit sagen, dass das nicht wahr ist? Ich habe im Zug meiner Ermittlungen Briefe von Ihnen gefunden. In einem stand etwas von einem Päckchen, das Sie abgegeben haben. Sie können Hannah nicht mehr schaden. Nur helfen, die Wahrheit aufzudecken. Ich weiß nicht, was in dem Päckchen war. Sie hat mich gebeten, damit in die Hauptstadt zu fahren. Karl-Marx-Allee 354. Sie wollte nicht, dass ich die Adresse aufschreibe. Wann war das? Vor einem Monat ungefähr. Ich konnte noch selbst Auto fahren. Wem haben Sie das Päckchen gegeben? Ich habe nur geklingelt und es abgestellt. Unter die Briefkästen. Es war ein großes Mietshaus. Der Name war... Ja? Müller, glaube ich. Montag, Dienstag, Mittwoch. Die Sonne schien strahlend von einem kalten blauen Himmel. Alles war friedlich im Abschnitt Binz, Selin, Barbe, Gören. So friedlich, dass sich Martin einen Tag freinahm. Es waren 6 Stunden bis Aschersleben. Als er ankam, überfiel ihn die Erinnerung an die Liebe, die er hier für kurze Zeit gefunden hatte. Damals auf der Offiziersschule. Bis das Verschwinden seiner Mutter alle Zukunftspläne über den Haufen geworfen hatte. Es dauerte nur 30 Minuten, um im Standesamt zu erfahren, dass es hier nie eine Johanna Dellbrück noch deren Eltern Hans und Amalie Dellbrück gegeben hatte. Am Sonntag fasste er einen Entschluss. Du willst jetzt Urlaub machen? Im Januar? Bei diesem Wetter? Aber kein Problem, ich schaffe das hier allein. Ohne den Eifer seines neuen Kollegen hätte Stutt den Urlaubsantrag niemals genehmigt. Der General umarmte ihn zum Abschied. Wir sehen in diesem Land nur eine Wahrheit, aber es gibt viele. Versprichst du mir, das zu beherzigen? Ja, versprochen, Gerd. Der Zug hatte die übliche 3/4 Stunde Verspätung, als er in den Bahnhof der Hauptstadt einfuhr. Martin hatte seinen Bruder seit Jahren nicht gesehen. Er war nicht vorbereitet auf die Freude, die ihn überfiel, als er das bekannte Gesicht entdeckte. Hey, Alter. Kleiner Bruder. Nach der Flucht ihrer Mutter hatte Alex alle Hebel in Bewegung gesetzt, um in Berlin studieren und arbeiten zu können. Hier wohnst du also? Lilo wohnt hier. Ich wohne bei ihr. Wie? Du hast eine Freundin? Die Wohnung war für hiesige Verhältnisse ein Traum. 60 Quadratmeter, zwei Zimmer. Eine große Wohnküche, weiße Wände, lackierte Türen. Besser als jeder Neubau. Lilo ist einfach eingezogen. Ohne Genehmigung. Renoviert haben wir alles selbst. Ich hoffe, du kommst mit dem Klappbett zurecht. Beeil dich. In 2 Minuten gibt es Essen. Und dann waren da nicht 2 Leute, die in der Küche um die schwarz lackierte Pressspanplatte herumsaßen und Bier tranken und lachten, sondern 4. Ich bin Lilo, das ist unsere Freundin Diana. Diana, ja, hallo. Und das ist Herbert. Hallo. Und ich bin Martin. Sie ließen ihn in Ruhe essen. Thüringer Bratwürste bekam man im Norden der Republik fast nie. Aber dann wollten sie mehr von ihm wissen. Alex hat uns erzählt, du bist bei der Volkspolizei. Wie ist denn das Leben so als Polizist? Interessant. Als Abschnittsbevollmächtigter hast du ein Riesenrevier zu betreuen. Man ist viel mit Menschen zusammen und kann helfen. Und was macht ihr so? Sie erzählten von sich und stellten keine Fragen mehr. Zum Nachtisch gab es Doppelkorn und noch mehr Bier. Nicht schubsen. Um 2 Uhr fand sich Martin mit Diana auf dem engen Klappbett wieder. Es tat gut, wieder eine Frau im Arm zu halten. Und zu wissen, dass es nichts Ernstes war. Schulze, Bauerlist, der Müller. Den Namen Müller gab es nur einmal in dem 7-stöckigen Haus der Karl-Marx-Allee 354. Aber niemand öffnete. Warum habe ich ihn nicht einfach gefragt? Jetzt aus der Distanz erschien ihm sein eigenes Verhalten so unsinnig. Warum habe ich meine Deckung nicht wenigstens einmal aufgegeben? Die ganze Zeit hatte der General ihm so offensichtlich etwas über Johanna Schön mitteilen wollen. Er musste im 5. und im 6. Stock klingeln, bis endlich jemand den Türöffner bediente. Ich habe eine Nachricht für Sie. Von Johanna Schön. Sie ist übrigens tot. Die Frau war groß, kaum kleiner als er, ungefähr in seinem Alter, vielleicht etwas älter, und hatte ihr Haar zu einem dunkelblonden Pferdeschwanz zurückgebunden. Ihre Augen waren grau-grün. Ihr Blick ließ ihn nicht los, wanderte prüfend über seine Erscheinung. Haben Sie Zigaretten dabei? Sind denn Karo genehm? Meine Lieblingsmarke. Kommen Sie rein. Eine beinahe kahle Wohnung. Neuer Teppichboden, frisch gestrichene Wände. Sie wohnte noch nicht lange hier. Oder sie war zwanghaft ordentlich. Oder sie hatte ein Problem. Sie setzten sich wortlos an den Küchentisch. Dann schrieb sie etwas auf einen Zettel. Wir werden abgehört. Vera Lang hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass Johanna Schön einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Hanna ist tot? Ja. Sie wurde erschossen, auf offener See. Wann war das? Vor 7 Wochen. Die ganze Brigade hat getrauert, das können Sie mir glauben. Was sagt die? Ich meine, jemand muss das doch untersucht haben. Die Volkspolizei, natürlich. Die war auch bei uns. Aber die wissen wohl auch nicht mehr. Das ist so ein Schock für mich. Sie war so ein besonderer Mensch. Ja, das haben alle gesagt. Sind Sie auch ein Freund von Hanna? Ein Kollege aus ihrer LPG. Vera Lang war es so wichtig, dass die Nachricht sie erreicht. Da ich gerade hier zu tun habe, war es für mich Ehrensache, vorbeizukommen. Das ist wirklich nett von Ihnen. Wenn Sie nichts dagegen haben, ich wäre jetzt gerne allein. Ja, das verstehe ich. Finden Sie allein hinaus? Natürlich. Auf Wiedersehen und viel Glück. Erst in der S-Bahn las Martin den Zettel, den sie ihm zugesteckt hatte. Morgen 12.30 Uhr, Restaurant am Alex, Alexanderplatz 3. An diesem Abend herrschte beim Essen eine sonderbar gedrückte Stimmung. Und? Bist du gewählt worden? Ja. Als was? In die Konfliktkommission. Oh, ist nicht schlecht. Ja, das denkst du. Warst du mal in so einem Gremium, Brüderchen? Nein. jemals eine Anhörung mitgemacht, in der es um arbeitsscheues Verhalten ging? Nein. Das heißt nicht unbedingt, dass jemand faul ist. Faul ist diese ganze Gesellschaft hier. Arbeitsscheues Verhalten heißt, dass jemand politisch unzuverlässig ist. Da ist dann hohe politische Verantwortung Alex. Gefordert. Wie sie das sagte. Plötzlich war Martin klar, was Lilo von ihm dachte, denken musste. Vielleicht ist er ja gar nicht zufällig hier. Vielleicht ist er ja im Auftrag gewisser staatlicher Stellen hier. Aber Alex ließ sich nicht bremsen. Hohe politische Verantwortung heißt, du hängst einen Kollegen hin, dessen gesellschaftspolitische Aktivitäten nicht der gesellschaftspolitischen Norm entsprechen. Dem wird dann öffentlich ein Scheinprozess gemacht. Scheinprozess? Ach Martin, stell dich nicht immer, als du bist. Es geht um Leute, die sich nicht eingliedern wollen. Wir, die Kommissionäre, heben dann unseren Finger und dann sind diese Leute im Arsch, verstehst du? Aus, Ende, vorbei. Aber warum machst du es dann? Niemand zwingt dich. Oh Mann, Brüderchen. Du glaubst auch wirklich alles, was man dir erzählt. Was soll das? Warum redest du so mit mir? Alex musste das machen. Sonst wäre auch er irgendwann dran gewesen. Das heißt, dass er in der Vergangenheit zu oft den Mund aufgemacht hat, in Gegenwart der falschen Lilo. Leute. Das Problem ist nur, dass ihm das ziemlich egal ist. Lilo, bitte. Stimmt doch. Ich werde da mal schlafen gehen. Ey, Mensch, bleib. Schließlich wurde es doch wieder spät. Und Martin sprach ganz offen über Dinge, die ihn schon Jahre belasteten. Über Bürger, die die Lippen zusammenpressten, sobald sie ihn sahen. Über die vielen unerträglichen Missstände. Am nächsten Morgen kämpfte sich eine blasse Sonne durch kalte Nebelschwaden. Zum Alexanderplatz war es zu Fuß ungefähr eine Stunde. Die kriegszerstörten Fassaden, von denen der ergraute Putz blätterte. Das holprige Kopfsteinpflaster, die verwitterten Ladeninschriften aus der Vorkriegszeit. Am Alexanderplatz spielte Martin den Touristen. Und dann war es 12.30 Uhr. Wie haben Sie das geschafft? Ich bin eben ein netter Kerl. Sie haben ihm Angst gemacht. Um sich an ihren Tisch setzen zu dürfen, hatte er dem Kellner tatsächlich drohen müssen. Ein Trick, den er nur anwandte, wenn es unbedingt sein musste. Wer sind Sie überhaupt? Und Sie? Wer sind Sie? In seinem ganzen Leben hatte es bisher keine ähnliche Situation gegeben. Er entschloss sich, ins kalte Wasser zu springen. Martin Beck. ABV Martin Beck. Sie sind Volkspolizist? Er erzählte die ganze lange Geschichte. Die Tote am Meer. Seine Ahnung, dass Paul Schön etwas wusste. Die Sache mit dem fremden Kaliber. Der scheinbare Selbstmord von Paul Schön. Die Tatsache, dass man ihm den Fall ohne weitere Begründung entzogen hatte. Er schilderte den Einbruch in das Haus. Den Besuch bei Vera Lang. Die Fahrt nach Aschersleben, wo ihm klar geworden war, dass eine Frau namens Johanna Schön nie existiert hatte. Ich... Die Frau sagte nichts. Als das Essen kam, stürzte sie sich darauf, als wäre sie am Verhungern. Zu sprechen begann sie erst, als sie das Restaurant verlassen hatten. Ich bin erst seit 2 Jahren hier. Ich komme von der anderen Seite. Von der anderen Seite? Von drüben. Wie Hanna. Aber warum? Warum sind Sie hier? Also gut. Ich bin der Klassenfeind des Klassenfeinds. Wie bitte? Wir haben uns gegen die herrschenden Verhältnisse aufgelehnt. Im Grunde hat das bei mir schon in der Schule angefangen. Mit den Bildern von Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen. Wissen Sie, wann der erste Auschwitz-Prozess stattgefunden hat? Nein. 1965, 20 Jahre nach dem Krieg. Einige haben nur 14 Jahre bekommen für Massenmord. Ja, das ist furchtbar. Es gibt keine Gerechtigkeit in einem System, dessen ganzer Sinn und Zweck Ungerechtigkeit ist. Wir waren angetreten, um die Verhältnisse zu verändern. Wir mussten in den Untergrund. Verstehe. Und dort haben sie uns verfolgt. Sie verfolgen uns noch immer. Unsere Fahndungsfotos hängen überall. Wir sind freiwild. Wer uns tötet, wird zum Helden. Wer uns ausliefert, kassiert hohe Belohnungen. Aber ihr habt Menschen umgebracht. Nicht nur einen. Wir hatten sie gewarnt. Sie hätten sich distanzieren können. Uns hätte eine einzige Entschuldigung genügt. Und dann hätten wir sie als Menschen wahrnehmen können und nicht als Exekutoren einer ausbeuterischen Gesellschaft. Das rechtfertigt solche Taten nicht. Dieses Land hat uns gerettet. Nein, das kann nicht sein. Doch, das ist wahr. Es hat uns aufgenommen. Es gibt offizielle Stellungnahmen. Der Staat distanziert sich eindeutig von Terroristen. Ich kann es Ihnen beweisen. Beweisen? Ich werde Ihnen Hannas Aufzeichnungen zeigen. Wann? Sie können nicht mehr zu mir kommen, es ist zu gefährlich. Wir können uns morgen irgendwo treffen. Ich habe niemanden umgebracht. Das müssen Sie mir glauben. Mittlerweile war es dunkel geworden und sehr kalt. Sie froren. Die Frau schlug ein Café vor, das sie kannte. Es war eher eine Bierkneipe, in der es nach kaltem Rauch und Alkohol roch. Ein Kaffee und ein Weinbrand, bitte. Für mich das Gleiche. Kann ich dich duzen? Wenn du mir deinen Namen sagst? Ich meine deinen richtigen. Sag Nina zu mir. So hat mich meine Mutter früher mal genannt. Nina. Und? Weiter? Einfach nur Nina. Bitte. Na gut. Du sagst, dieser Staat hat euch aufgenommen. Ihr seid mehrere? Ja. Er hat uns aufgenommen, als wir völlig am Ende waren. Er hat uns neue Namen und ein neues Leben gegeben. Das kann nicht sein. Verstehst du nicht? Euer Staat ist auf unserer Seite. Wir haben dieselben Ziele, nur unterschiedliche Mittel. Du solltest stolz darauf sein. Unser Staat kooperiert nicht mit Terroristen. Wir werden sogar besonders gut behandelt. Bevorzugt in vielen Dingen. Bevorzugt? Wir bekommen die besseren Wohnungen, Telefon. Die meisten konnten sich aussuchen, wo sie arbeiten. Wie viele von euch haben getötet? Einige. Ich nicht. Ich hatte Glück. Und Hannah Schön? Wie ist ihr richtiger Name? Das ist doch unwichtig. Sie hat zuerst in Dresden gelebt, bis die Mutter einer Arbeitskollegin auf Westurlaub ihr Fahndungsfoto gesehen hat. Ich bin auch aufgeflogen. Ich war in Erfurt als Krankenschwester. Bist du denn wirklich Krankenschwester? Ja, natürlich. Was meinst du denn? Und warum bist du aufgeflogen? Westfernsehen. Sie haben eine Reportage über uns gebracht. Am nächsten Tag habe ich die Blicke von den Leuten gesehen. Als ich nach Hause kam, standen sie schon zu zweit da. Sie hatten alle meine Sachen gepackt. Und jetzt? Jetzt bekomme ich eine neue Identität. Aber... Was? Ich weiß nicht. Was ist? Ich habe Angst. Ich hatte lange Zeit keine. Aber seit einigen Wochen... Und jetzt Hannas Tod? Was ist geschehen? Was ist anders? Willst du es mir nicht sagen? Morgen. Wir treffen uns morgen. Ich bringe Hannas Aufzeichnungen mit. Als Martin nach Hause kam, war die Wohnung dunkel und ausgekühlt. Auf dem Küchentisch lag eine Nachricht von Alex, dass sie alle bei Diana eingeladen seien. Er solle doch nachkommen. Das Licht war ihm zu grell. Er blieb lange im Dunkeln sitzen. Wenn ich Nina glaube, gibt es nur noch Lüge, Maskerade und Kalkül. Schön, dass du noch gekommen bist. Ja, ich freue mich auch. Hey, knutschen verboten. Der Abend begann so ausgelassen wie der erste. Aber schließlich kamen doch die Fragen, die Martin gefürchtet hatte. Was ich hier mache? Ja, ich meine ja nur... Nach Jahren einfach meinen Bruder wiedersehen. Ich wollte wissen, was er so treibt. Sonst wären wir uns in diesem Leben vielleicht nie mehr begegnet. Oder, Alex? Ach was. Ich verstehe das nicht. Was? Wie kannst du einem Staat dienen, der seine Bürger einsperrt? Und dass wir uns richtig verstehen, ich rede nicht vom antifaschistischen Schutzwall, der eigentlich nur den Klassenfeind vor uns schützt. Denn guck doch mal, in welche Richtung unsere Grenztruppen schießen. Ich rede von den Leuten, die verschwinden, weil sie das Verbrechen begangen haben, die falschen Dinge zu sagen. Die Jahre später wieder auftauchen. Gebrochen. Innerlich zerstört. Diana. Lass, ich kann doch hier ganz offen sprechen. Er rennt doch nicht gleich los und petzt, oder, Martin? Das ist keine staatsbürgerliche Prüfung. Und gepetzt wird schon gar nicht. Was ist passiert? Ihr Bruder. Er hatte einen Ausreiseantrag gestellt. Sie haben ihn natürlich abgelehnt. Dann hat er einen zweiten gestellt und einen dritten. Er wollte sich einfach nicht damit abfinden. Er war Chirurg. Dann war er plötzlich nur noch Pförtner. Nachdem er seinen fünften Antrag gestellt hatte, ist er verschwunden. Was meinst du damit? Er war einfach weg. Wir erfuhren irgendwann, dass er verhaftet und verurteilt worden war. 4 Jahre wegen irgendein völlig absurder Vorwurf. Wir durften ihn nicht mal besuchen. Bis heute wissen wir nicht, wo er gewesen ist. Nach 1,5 Jahren kam er wieder. Was war passiert? Er hat nichts erzählt. Niemandem. 4 Wochen später hat er sich aus dem Fenster gestürzt. Er ist in dem Krankenhaus gestorben, in dem er gearbeitet hat. Sein 3. Tag in der Hauptstadt. Lilo und Alex waren längst weg, als Martin erwachte. 10 Tage blieben ihm noch. Er konnte sich schon jetzt nicht mehr vorstellen, in sein altes Leben zurückzukehren. Er ließ sich Zeit, durchsuchte die Küche auf seine geduldige, methodische Art. Er räumte die Hängeschränke aus, schraubte die Deckenlampe auf, drehte die Stühle um, inspizierte das Fenster, den Rahmen. Nichts. Der Raum ist sauber. Um 12 Uhr klingelte es. Er sah Nina unten stehen, die er in einem Anfall von Irrsinn hierher eingeladen hatte. Unter ihrer Mütze quollen die blonden Haare hervor. Nina ohne Nachnamen. Nina ohne Identität. Martin? Ja? Ist irgendwas? Nein. Hier sind Hannas Briefe. Lies sie. Später. Jetzt will ich mehr von dir wissen. Über euch. Was ihr hier macht. Wie lange ihr bleibt, wo ihr lebt. Ninas Bericht war detailliert. Schritt für Schritt kristallisierte sich eine Geschichte heraus, die so unglaublich war, dass Martin sich später fragte, wie er sich überhaupt darauf einlassen konnte. Ich wusste nicht mehr weiter. Es wurde nach uns gefahndet. Jahrelang. Überall auf der Welt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist, wenn du dein Foto auf jeder Litfaßsäule siehst. Du wirst die Angst nie los. Darfst sie auch nie loswerden. Wenn du das tust... Also bist du hergekommen, weil du Angst hattest? Nicht nur. Was sonst? Es ging nicht mehr weiter. Wir konnten uns nicht mehr einfach vormachen, dass das Volk auf uns gewartet hat. Wir brauchten neue Ideen. Und ihr hattet den Sozialismus real gemacht. Wie soll ich mir euren Grenzübertritt vorstellen? Wie fand er statt? Hannah hat das arrangiert. Sie hatte die Kontakte von früher. Von früher? Von einer Gefängnisbefreiung in West-Berlin. Da haben sie uns geholfen. Das ist unmöglich. Doch, Martin, ich bin ganz einfach mit dem Zug über Prag gekommen. Und in Ost-Berlin hat mich ein Mann in Empfang genommen. Wer? Wie heißt er? Harry. Mehr weiß ich bis heute nicht. Er brachte mich an einen geheimen Ort, 2 Stunden von hier. Falkennest nennen sie ihn. Und dort habe ich mit ihm meine neue Identität eingeübt. Mit Harry konnte ich über alles reden. Jahrelang hatte ich mich nicht mehr so sicher gefühlt. Und dann? Nach einer Woche kamen die anderen, die schon länger hier waren. Wie viele? 8. Ich erfuhr, dass so ein Treffen jedes Jahr stattfindet. Sie waren so verändert. Überhaupt keine Kämpfer mehr. Manche hatten geheiratet, hatten Kinder bekommen. Und weiter? Was weiter? Ich verstehe den Zweck dieser Zusammenkünfte nicht. Du sagst, ihr seid an ganz unterschiedlichen Orten in der Republik untergebracht und müsst dort den neuen Alltag auf euch selbst gestellt leben. Wozu also diese Treffen? Das weiß ich nicht. Sie wusste es sehr wohl, da war sich Martin sicher. Aber jetzt sah er sie wieder, ihre Angst. Inzwischen war es 3:30. Sie hatten noch maximal 1 Stunde Zeit. Du willst es mir nicht sagen. Hannas Aufzeichnungen. Durch sie habe ich etwas erfahren, das es vielleicht erklärt. Was? Es kann sein, dass sie Anschläge planen. Anschläge? Mit unserer Hilfe. Keine Angst. Das ist mein Bruder oder seine Freundin. Innere Sicherheit. Hörspiel in 2 Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Christa Bernuth. 1. Teil. Es sprachen Erzähler Wolfgang Priegler, Martin Beck, Samuel Weiß, Nina Silvana Krapatsch. In weiteren Rollen Gerd Baltus, Hille Darius, Paula Dombrowski, Lutz Herkenrath, Ursula Hinrichs, Peter Kämpfe, Peter Kurt, Ole Lagerpusch, Katharina Matz, Astrid Meierfeld, Anne Weber, Uli Plessmann, Udo Schenk, Götz Schulte, Jens Wawracek. Technische Realisation Gerd Ulrich Poggensee und Christian Alpen. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2007. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.